Nach einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Dongil News berief die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Parkune-Regierung am 23. Dezember vor dem Gebäude des Verfassungsgerichtes eine Pressekonferenz ein und forderten eine schnelle Entscheidung über den Anklageantrag gegen die Präsidentin. In einem Artikel behauptete die südkoreanische Online-Zeitung Minjok-Ilbo am 22. Dezember, dass das Regierungssystem von Park Geun-hye genau das Park-Geun-hye-System ohne die Person Park Geun-hye sei. Die Zeitung sprach sich entschieden dafür aus, dass die Park Geun-hye-Regierung, die durch Park Geun-hye hinter den Kulissen gesteuert wird, sofort zurücktritt.